And but just the kind of year the Lord might come back, right? Aber es könnte ein Jahr sein, in dem Jesus zurückkommt, oder? He said he will come like a thief in the night. Er sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. And this sense of the imminent return of Jesus is a very important teaching. Und darüber zu lehren, wann Jesus zurückkommt, ist eine sehr wichtige Lehre. Moment. He could come any moment. Denn er könnte in jedem Moment zurückkommen. It's not that God the Father has not fixed a day. Es ist nicht so, dass Gott der Vater diesen Tag nicht fixiert hätte. He fixed the day. Das hat er. He knows the day. Er kennt das Datum. We don't know the day. Aber wir kennen das Datum nicht. As far as we're concerned, it could be any day. Also was uns betrifft, es könnte zu jedem Zeitpunkt stattfinden. And this has always made the church sober, sober. Und das hat die Gemeinde immer stark gemacht, nüchtern gemacht. Sober, because Christ could come back at any moment. Weil Jesus jeden Moment zurückkommen Maybe könnte. This year. Vielleicht dieses Jahr. And so I want to just continue a little bit from last week. Und ich möchte fortsetzen. Das fortsetzen, was ich letzte Woche begonnen habe. But I want to introduce something, I think, every week that is very important. Every week I want to introduce something important, of course. Ich möchte jede Woche über etwas Wichtiges sprechen. And today as well. Und natürlich heute auch. I want to begin with Zechariah chapter 3. Ich möchte beginnen mit Zachariah Kapitel 2. The devil is very active. Der Teufel ist sehr aktiv. And he is looking for someone to devour in 2013. Und er sucht jemanden, den er zerstören kann, auch 2013. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1. Petrus 5, 8. It says your adversary the devil. Dein Feind, der Teufel. Is like a roaring lion. Ist wie ein brüllender Löwe. Or like a roaming lion seeking someone to devour. Der jemanden sucht, den er zerstören kann. He's looking for someone to devour. Er sucht nach jemanden. In Ephesians 6 he has a whole organized army. In Epheser 6 sehen wir, dass er eine ganze Armee hat. Or an organized kingdom. Oder ein ganzes Reich. And Paul talks about four levels of that organization. Und Paulus stellt vier Ebenen dieses Reiches vor. Rulers of the darkness of this world. Herrscher der Dunkelheit dieser Welt. And spiritual wicked spirits in the air, in the atmosphere. Und böse Geister. That can energize us. Die uns Energie geben oder nehmen to können. To do something we would never imagine ourselves doing. Damit wir Dinge tun, die wir uns gar nicht vorgestellt haben, dass wir sowas jemals machen könnten. So we're going to talk a little bit about that today and how we can protect ourselves from Satan. Und darüber möchten wir heute sprechen, auch wie wir uns schützen können vor Satan. First we want to go to Zechariah chapter 3. Und vorher möchten wir gehen in Zacharias Kapitel 3. And let's ask the Lord to anoint our ears and our heart. Und bitten wir Gott, unsere Ohren und unser Herz and zu salben. Give us good focus. Und damit wir uns konzentrieren können. Father, we're studying your word. Vater, wir lernen aus deinem Wort. And you esteem your word above your very name. Und du hebst dein Wort über deinen Namen. That's what your word says. Das ist das, was dein Wort sagt. And many people worship you in vain. Und viele beten dich an, ohne dass es was bringt. Because they neutralize your word. Weil sie dein Wort neutralisieren. So we're coming to your word today to learn. Deshalb kommen wir heute zu deinem Wort, um etwas zu lernen. Speak to us, we ask in Jesus' name. Bitte sprich zu uns, das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Zechariah, the prophet, has a vision. Der Prophet hat eine Vision. On the screen it says Ek, but it actually is Zech. Da oben fehlt ein Buchstabe, das Z fehlt. Okay. It says this, verse 1. Und zwar in Vers 1 heißt es: Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Und ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel Jahwes stand. And Satan standing at his right hand to accuse him. Und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. So God is showing him a vision of the high priest Joshua. Also Gott zeigt ihm eine Vision von dem Hohepriester Josua. It's not Joshua from Moses, it's a different guy. Es ist ein anderer Josua als der von Moses. And Satan is in heaven at his right hand to accuse him. Und der Satan ist im Himmel zu seiner Rechten, ihn anzuklagen. This is your right hand, and also, put the mic in the other hand. Das ist deine rechte Hand. And Joshua standing before the Lord. Und Josua steht vor dem Herrn. And Satan's right here. Und Satan steht direkt neben ihm. And Joshua is looking at the Lord. Und Josua schaut auf den Herrn. And Satan is right at his right hand. Und der Teufel steht genau daneben. To accuse him. um ihn anzuklagen. You want to worship him? Möchtest du ihn anbeten? Oh, this is great. Oh, das ist toll. Like I don't know you, right? Ich meine, ich kenne dich nicht. Aber you're worshiping him now? Du betest ihn an. You're going to stand here before God? Du wirst hier vor Gott with stehen. With all that I know about you? Mit all dem, was ich über dich weiß. That goes on in your heart. Das in deinem Herzen vor sich geht. In your mind. Und in deinem Kopf. And your soul. Und deiner Seele. And all the things you do? All die Dinge, die du tust. In secret. Im Geheimen. You're going to stand here before God. Und du wirst hier vor Gott stehen. You're going to let this pathetic thing stand before you. Und du wirst es zulassen, dass diese Frau vor this, dir steht. This miserable, pathetic thing is going to stand in your presence. Diese armselige Person wird in deiner Gegenwart and stehen. He's accusing and accusing Joshua. Und er klagt an und klagt an. I mean viciously. Wirklich böse. And the Lord said to Satan. Und der Herr sagte zu this Satan. This is Jesus speaking now. Jesus spricht jetzt. Because Jesus is the angel of the Lord here. Weil Jesus hier der Engel des Herrn ist. It's a mystery. Jesus is hidden behind the name of the angel of the Lord. Das ist ein Geheimnis. Jesus steckt hinter dem Engel des Herrn. That's him. Das ist behind er. The name. And he says, the Lord rebuke you, Satan. Und er sagt, Jahwe schelte dich, Satan. Indeed, the Lord who chose Jerusalem rebuke you. Ja, es schelte dich, Jahwe, der Jerusalem erwählt hat. So Satan is viciously attacking this guy. Also Satan klagt ihn wirklich ganz mit bösen Absichten an. Everything he's saying is true. Und alles, was er sagt, stimmt. Satan doesn't lie when he accuses. Und Satan lügt ja nicht, wenn er anklagt. That's the only time he doesn't lie. Das ist das einzige Mal, dass er nicht lügt. Because it doesn't bring him anything if he lies before God. Weil es ihm überhaupt nichts bringt, wenn er vor Gott lügt. He tells the truth about us. He knows everything. Er sagt die Wahrheit well, über uns, weil er weiß alles. He knows a lot. Oder er weiß viel. And Jesus steps up and says, "Shut up." Und Jesus betritt diese Szene und sagt, halt die Klappe. The Lord, Father, rebuke you. Der Herr schelte dich. He just shuts him up. Der dreht ihn quasi ab. He says, "This is a brand plucked from the fire." Er sagt, das ist wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet like, wurde. Like a piece of wood out of a campfire. Das ist wie ein Stück Holz, das aus dem Feuer genommen that's wird. That's burning, and this is Joshua. Das aber schon brennt und rausgenommen wird. Pulled right out of the judgment of God, right das, out of the fire. Das ist Joshua, der aus dem Gericht gezogen wird. It's a picture of you and me. Das ist ein Bild von dir und mir. Verse 3. Vers 3. Now Joshua was clothed with filthy garments. Joshua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Which means everything was true. Was bedeutet, das hat alles gestimmt. And standing before the angel. Und stand vor dem Engel. And he said, "Remove the filthy garments from him." Und der Engel sagte, zieh ihm die schmutzigen Kleider aus. Again he said to him, "See, I have taken away your iniquity. I have taken your iniquity away from you, and will clothe you with festival robes." Wow. Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit vor dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. Have you ever been falsely accused by somebody to your face? Bist du schon mal falsch von jemandem angeklagt worden? And you sense this energy. Und du hast diese Energie gespürt. Someone who has displaced anger. Jemand, der so viel Ärger hat, auf dich bezogenen maybe Ärger. A displaced anger. It's anger towards someone else. Der den Ärger auf dich projiziert. Maybe their father beat them when they were a kid or something, or vielleicht sind sie geschlagen worden, wie sie klein waren. Something happened to them and they're just an angry person. Oder es ist einfach irgendwas in ihrer Vergangenheit passiert und es sind einfach ärgerliche, and böse they, Menschen. They dump on you with false accusation. Und dann klagen sie dich an. And this energy, this satanic energy. Und diese teuflische Energie. Could you imagine how he was feeling, Joshua? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Joshua gefühlt you hat? You got Satan standing right next to you. Wenn Satan direkt neben dir steht. I mean, you can feel him breathing on you. Du kannst seinen and Atem spüren. Energy, this devilish energy. Und diese teuflische Energie. Like I hate you. Wirklich, ich hasse dich. Ich könnte dich umbringen, wenn ich wollte. Ich hasse dich. This hatred coming against every creature that God loves. This hatred. Dieser Hass gegenüber allen Dingen, die Gott erschaffen hat. And Jesus stands up and rebukes him. Und Jesus steht auf und schimpft ihn. And takes off the filthy garment. Und nimmt diese schmutzigen Kleider von ihm weg. And puts on festival clothes. Und zieht ihm Feierkleidung an. So could you imagine what he felt like? Oh my goodness. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Wow. Wow. Okay, look at a verse in Revelation 12. Dann schauen wir uns einen Vers in Offenbarung 12 an. Now we're building to something. Wir bauen hier etwas auf. We're going to the New Testament. Wir gehen dann ins Neue Testament. What we're about to read has not happened yet. Das, was wir jetzt lesen, das ist noch nicht passiert. Unless you believe that the whole book of Revelations was fulfilled in 70 AD. Außer du glaubst, dass das Buch der Offenbarung bereits auf erfüllt wurde. In 70. In den 70er Jahren. Im 17. Jahrhundert. 70. 70 nach Christus. Yeah, which is another story. Okay. Was eine andere Geschichte. This is yet future. Das ist immer noch die Zukunft. Then I heard a loud voice in heaven saying. Und ich hörte eine laute Stimme in den Himmel sagen. Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ has come. Und ich hörte, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. And the accuser of our brethren. Denn has been thrown down. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. For he accuses them before God day and night. Der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Satan has access to heaven. Satan hat Zugang zum Himmel. He's not restricted to the earth. Der hat keine Beschränkung auf die in Erde. In Job chapter 1 we see it. In Hiob 1 sehen wir das. It says that Satan appeared in heaven. Da heißt es, dass Satan im Himmel aufgetaucht ist. God says, Satan, where you been? Und Gott sagt, Satan, wo warst du? Interesting, right? He has access to heaven. Das ist echt interessant. Er hat Zugang zum Himmel. This devil has access to heaven. Dieser Teufel hat Zugang zum Himmel. You think you got problems at home? Du dachtest, du hast Probleme zu Hause? You think everything in heaven is just rosy, rosy, cozy? Und im Himmel ist alles so schön. You still got a devil running around heaven. Der Teufel, der läuft im Himmel rum. It's not till Revelation 12:10 that Satan is finally kicked out of heaven. Und nicht, also bis zur Offenbarung 12:10 kann das auch sein und dann wird er aus dem Himmel verbannt. He still has access. Aber bis dahin hat er noch Zugang. He goes every day. Er geht jeden Tag. Day and then back at night and in the day and back at night he's up and down, up and down. Er geht immer wieder rein und rein und raus und rein und raus. It doesn't take him long to get there. Und es kostet ihm nicht viel Zeit dahin zu gehen. I have figured out it takes 3 minutes to get to heaven. I'm telling you. Ich habe rausgefunden, es dauert 3 Minuten, um in den Himmel zu gehen. It takes 3 minutes for an angel or a fallen angel to get from earth to heaven. I know it. 3 Minuten für einen gefallenen Engel, um von der Erde zum Himmel zu gelangen. Because. Weil. When Daniel was praying. Als Daniel gebetet hat. The angel appeared to him. Ist ihm ein Engel erschienen. And Daniel's whole prayer is written out. Und Daniels Gebet kann man nachlesen. And the angel appears to him while he's still praying. Und der Engel erscheint ihm, während er noch betet. And the angel says, when you began to pray, God sent me to you. Und der Engel sagt, als du begonnen hast zu beten, hat Gott and mich geschickt. Just time the prayer. Just read it slowly. It's about 3 minutes into the prayer and the angel appears. Und wenn man das Gebet liest, dann dauert das circa 3 Minuten, bis takes der Engel auftaucht. It takes about 3 minutes to get to earth. Also dauert das circa 3 Minuten, bis der Engel runtergekommen ist. How long does it take you to get to the Billa? Ich meine, wie lange brauchst du, um zum Billa zu kommen? 6 minutes? 5 minutes? 5 Minuten, 6 Minuten. It takes Satan 3 minutes to get to earth and back. He can go back and forth all day long. Es kostet Satan 3 Minuten, um vom Himmel zur Erde zu kommen und and wieder zurück. And he goes to accuse us. Und klagt uns an. And everything he's saying is true. Und alles, was sagt, stimmt auch. He accuses us before the Father. Er klagt uns an vor dem Vater. Now I want you to notice something interesting in the next verse. Und ich möchte, dass wir uns was Interessantes im nächsten Vers anschauen. This is Luke chapter 22. Das ist Lukas 22. Verse 31. Vers 31. But I'm not going to read it until I tell you the verses before it. I'll just tell you it. Und ich werde es nicht vorlesen, bevor ich euch die Geschichte der vorigen Verse erzähle. In Luke 22 we have the Last Supper. In Lukas 22 ist das letzte Abendmahl and during the Last Supper, the Lord Jesus is pouring his heart out. Und während des letzten Abendmahls macht Jesus sein Herz auf. He is burdened. Und ist belastet. He's going to carry the sins of the world in a short time. Er wird in kurzer Zeit die Sünden der Welt tragen. And he's pouring his heart out to his disciples. Und öffnet sein Herz gegenüber den Jüngern. He says, "Someone here." Er sagt, einer hier. One of you guys. Irgendeiner is going to betray me. Einer wird mich betrügen. And I'm going to be handed over. Ich werde übergeben werden. To be tortured and killed. Ich werde gefoltert werden und getötet werden. And you know what they started talking about? Und wisst ihr, worüber sie angefangen haben zu reden? Who is the greatest among them? Wer ist der Beste von uns? That was the next verse. Das ist der nächste Vers. Someone here is going to betray me. Irgendjemand hier wird mich betrügen. Oh Lord, don't take life so serious. Oh Herr, nimm das Leben nicht so ernst. What is he talking about? Worüber redet er da? By the way, Peter, what did you mean yesterday that you're so special? Und übrigens, Petrus, was hast du gestern gemeint, als du gesagt hast, du bist so besonders? Just because you were at the miracle with Jairus' daughter and I wasn't. Nur weil du bei dem Wunder von Jakobus' Tochter warst, bist doesn't make so you better than me. Macht dich das besser als mich? Just because you were at the mountain of transfiguration. Nur weil du beim Berg der Verklärung warst. And they started arguing. Und dann haben sie angefangen darüber who zu streiten, wer der Beste von Can ihnen you ist. Imagine it? Könnt ihr euch das vorstellen? You are not the greatest. Du bist nicht der Beste. I would say that John's better than you. Ich meine, Johannes ist besser als du. I mean, who do you think you are? Wer glaubst du, dass du bist? I think I'm the greatest here, actually, if I'm going to be honest. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin ich der Beste. I mean, let's just all be honest. Ich meine, lass uns alle ehrlich sein. You have no humility. Du hast überhaupt keine Demut. You're sticking your foot in your mouth. Du sagst immer das Falsche. Always sticking your foot in your mouth. You say something stupid, it means. Du redest immer Unsinn. Thomas, you're always doubting. Thomas, du zweifelst What's your immer. Problem? Was ist überhaupt dein you Problem? Can't be the greatest. Du kannst nicht der Beste And von uns they start sein. Debating. Und die starten deine Diskussion. And then the Lord cuts in and says, look. Und dann sagt Jesus, unterbricht die Diskussion. You guys sagt, have all suffered with me. Ihr habt alle mit mir gelitten. But the greatest among you Aber der Größte unter euch is a servant of all. Ist ein Diener von allen. Ist der Diener von allen. And by the way, and this is the next verse. Und übrigens, und das ist dieser Vers. Simon, Simon. Simon, Simon. Behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. And the word euch is accurate because the word you in English, in the Greek, it's in the plural. Und das euch, das ist im Griechischen auch wirklich ein Plural. So he's saying, Simon. Und er sagt, Simon, I poured my heart out to you guys. Ich habe mein Herz ausgeschüttet vor All euch. You guys are thinking about is who's the greatest. Alles, worüber ihr nachdenkt, ist, wer der Beste von euch ist. I'm gonna tell you something. Und ich sage euch jetzt was. Satan has gone to heaven for permission. Satan ist in den Himmel gegangen, um sich die Erlaubnis einzuholen. And he's got it. Und er hat sie bekommen. He's gonna kick your butt so bad. Er wird euch in den Hintern treten. I'm praying for you. Ich bete für euch. He is gonna thrash you. He is going to thrash you. Thrash. Er wird euch dreschen. He's going to thrash you like a piece of wheat. Er wird euch auf euch eindreschen. He's going to crush you and smash you. Er wird euch zerschmettern. He got permission. Er hat die Erlaubnis dafür. And I'm praying for you. Und ich bete für euch. That when your faith fails. Dass wenn euer Glaube versagt. That you when you are restored later. Dass wenn ihr nachher wiederhergestellt werdet. That you would strengthen the brethren. Dass ihr eure Brüder stärken könnt. Here's my principle tonight. Heute möchte ich euch ein very simple, very clear. Sehr einfaches Prinzip weitergeben. Satan knows every single one of us. Satan kennt jeden einzelnen von uns. He looks for when we are not genuine. Und er sucht nach Momenten, in denen wir nicht authentisch when we sind. Are proud, selfish, in denen wir egoistisch sind und stolz. Arrogant, arrogant. Insensitive. He looks for it. Unsensibel, darauf zielt er ab. In Ephesians chapter 4, verse 26. In Epheser 4, Vers 26. It says, look, if you get angry, don't sin. Also, wenn du ärgerlich wirst, dann sündige nicht. You can get angry, but don't sin. Du kannst ärgerlich werden, aber sündige nicht. Don't let the sun set on your anger. Lass die Sonne nicht untergehen und du bist immer noch ärgerlich. Which means don't let your anger become bitterness. Was so viel bedeutet wie lass deinen Ärger nicht zur Bitterkeit the werden. The next verse says don't give the devil a place. Und der nächste Vers, im nächsten Vers heißt es, gib dem Teufel keinen Raum. You're gonna give the devil a place. Du gibst dem Teufel Raum. He's gonna see this. He's gonna come right in. Er wird das sehen und da wieder reingehen. He can sense things. He sees bitterness. Er kann diese Dinge fühlen. Er kann Bitterness fühlen. He's far more supernatural than we know. Er ist viel übernatürlicher, als wir das glauben. He's in the spiritual realm. He can read us. Er ist ein spirituelles Wesen und er kann he uns lesen. He sees opportunity. Und er sieht Möglichkeiten. Just like a jaguar or a lion. So wie ein Löwe. Following a flock. Oder ein Jaguar, der hinter einer Herde nachrennt. Looking for the one who is wounded or slow. Und er sucht die, die langsam sind oder verwundet. Or the one who's old and can't move quickly. Oder die alt sind und sich nicht schnell bewegen können. Satan will be focusing on multitudes of people in 2013. Satan wird sich 2013 auf eine ganze Menge Leute And I want to give you what I think is the best way to neutralize what he wants to do. Und ich möchte euch eine Möglichkeit mitgeben, was ich glaube, der beste Weg ist, das zu neutralisieren. He wants to ask God for permission. Er möchte bei Jesus um Erlaubnis fragen. To prove that we are phonies. Nachzuweisen, dass wir Heuchler sind. In certain areas. In gewissen Bereichen unseres Lebens. That our worship is empty. Dass unser Lobpreis eigentlich leer ist, words, dass es eigentlich nur Worte sind, dass unsere Gebete keine Wirkung haben and on. Und so weiter. And this is how you neutralize him. Und das ist der Weg, wie du das neutralisieren kannst. He wants to get permission, er möchte die Erlaubnis kriegen, but you give somebody permission, aber du gibst jemandem die Erlaubnis, before he gets permission. Bevor er diese Erlaubnis bekommt. You give somebody permission to speak into your life. Du gibst jemandem die Erlaubnis, in dein Leben zu sprechen. And this is accountability. Und das ist Rechenschaft oder Verantwortlichkeit. Accountability is so powerful. Dass jemandem verantwortlich zu sein, hat so viel Macht. This is accountability. Das ist diese Rechenschaft. I give someone the permission, ich gebe jemandem die Erlaubnis, to tell me, mir I'm zu sagen, wrong. Dass ich falsch liege. I had a phone call with someone about 10 years ago. Vor 10 Jahren bekam ich einen Anruf. I led them to Christ. I personally led them to Christ. Ich habe diese Person zu Jesus geführt. Baptized them. Ich habe sie getauft. Taught them the Bible. Die Bibel gelehrt. And they were so arrogant on the telephone. Und die waren so arrogant am Telefon. And I said to this person. Und ich habe zu dieser Person gesagt, answer me this question. Beantworte mir eine Frage. Who on this planet, wer auf dieser Welt, has the right to correct you? Hat das Recht, dich zu korrigieren? To tell you that you're wrong. Dir zu sagen, dass du falsch liegst? Nobody. Niemand. I led you to Christ. Ich habe dich zu Jesus geführt. I taught you the Bible. Ich habe dich die Bibel beigebracht. I'm telling you, your attitude is wrong. Ich sage dir, deine Einstellung ist einfach falsch. I'm telling you. Das sage ich dir heute. But you're blowing me off. Aber du nervst mich. Oder? If I can't tell you, who can tell you? Wenn ich dir das nicht sagen kann, wer sonst? Watch. John chapter 4, verse 20. John chapter 4. First John. 1. Johannes. Chapter 4, verse 20. 4, Vers 20. How can you say you love God? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst? If you can't love people you see. Wenn du Menschen nicht lieben kannst. How can you love God who you don't see? Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst? If you can't love someone that you do see. Wenn du jemanden nicht liebst, den du sehen kannst. Change the verb. Und wenn man das Verb verändert. How can you say I'm accountable to God who I cannot see? Wie kann ich Gott gegenüber Rechenschaft ablegen, den if ich I'm nicht not sehen accountable kann? To people who I do see. Wenn ich keinem einzigen Menschen Rechenschaft abgebe, die ich sehe. Now, there's two kinds of accountability at also, least. Es gibt zwei Arten von Rechenschaft. There's formal. Erstens die formale. That means like I hire somebody. Das bedeutet, ich stelle jemanden and I an say, look, here's the job. Und ich sage, hier sind deine Aufgabengebiete. You have to do this. Das und das musst du tun. 40 hours a week. 40 Stunden die Woche. I pay you this much. Ich bezahle dir den und den Lohn. Are we agreed? Ist das, stimmst du zu? Okay, sign here. We're gut. Agreed. Unterschreibe hier. Das ist eine Vereinbarung. And then you hold them accountable. Und dann ziehst du sie zur Rechenschaft. To make sure that they work the 40 hours. Zu sehen, dass sie diese 40 Wochenstunden erbracht haben. Where were you on Friday? Wo warst du am Freitag? Took a day off. Oh, ich habe mir einen Tag freigenommen. That's not in the agreement. Aber das ist nicht in unserer Vereinbarung. I'm not paying you. Ich bezahle dich nicht. For 32 hours. Für 32 Wochenstunden. We agreed to 40. Wir haben uns geeinigt auf 40. Now that's formal accountability. Das ist formale Rechenschaft oder Verantwortlichkeit. I'm not talking about that. Aber darüber sprechen wir nicht. I'm talking about a moral accountability. Ich spreche über eine moralische Verantwortung. And the difference is, it doesn't act on you. Und der Unterschied ist, it doesn't act upon you. die it's not coming toward you. Sie kommt nicht auf dich zu. It's not coming from someone toward you. Sie wird nicht auf dich ausgeübt. It's coming from you towards someone. Sie muss von dir ausgehen. It's something proactive. Es ist etwas Präventives. It's a voluntary accountability. Es ist eine freiwillige Verantwortlichkeit. To neutralize the devil. Um den Teufel zu neutralisieren. To give somebody permission to help you. Jemandem die Erlaubnis zu geben, dich zu unterstützen. To see what you don't see. Das zu sehen, was du selbst nicht sehen kannst. Now we look at Galatians chapter 2 and verse 2. Wenn wir Galater 2, Vers 2 anschauen, the Apostle Paul, dann sagt der Apostel Paulus, came to know Jesus by an appearance from Jesus himself. Der zum Glauben gefunden hat durch eine Erscheinung von Jesus selbst. He is on his way to Damascus. Er ist am Weg nach Damaskus. He is persecuting the church. Er verfolgt die Gemeinde. He is a violent person. Er ist ein gewalttätiger Mensch. And suddenly a light shines. Und auf einmal ist da ein Licht am Weg. He can't see anything because the light blinds him. Er kann auf einmal nichts mehr sehen wegen diesem Licht. And he hears a voice, Saul, Saul, why do you persecute me? Und dann hört er eine Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Who are you, Lord? Wer bist du, Herr? Jesus. Jesus. Whom you're persecuting. Wen verfolgst du? Oh boy. Okay. I'm in trouble. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten. He comes to know the Lord. Er lernt Gott kennen. A miracle to remove the scales from his eyes. Und durch ein Wunder kann er wieder sehen. He preaches the gospel up in Damascus immediately. Und er lehrt sofort das Evangelium in Damaskus. That Jesus is alive. Dass Jesus am Leben ist. The people, the Jews, try to kill him. Und die Juden versuchen ihn umzubringen. They plan to murder him. Sie planen ihn zu ermorden. So he has to be lowered out of a basket down the side of the wall of the city. Und er muss von der Stadtmauer abgeseilt werden. Goes away to Arabia for 3 years. Geht nach Arabien für 3 Jahre. Just to meditate on what has happened to him. Und darüber zu meditieren, was eigentlich gerade passiert ist. To go again through the Bible and find all about Jesus in the Old Testament. Um nochmal die Bibel zu lesen und alles über Jesus im Alten Testament zu erfahren. Then it's like 14 years later. Und 14 Jahre später. And this happens. Dann passiert das. Galatians 2, verse 2. Galater 2, 2. And it was because of a revelation that I went up, meaning up to Jerusalem. Und ich zog aber hinauf zufolge einer Offenbarung nach Jerusalem. And I submitted to them the gospel which I preached among the Gentiles. Und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. But I did so in private to those who were of reputation. Im Besonderen aber den Angesehenen. That was Peter, James, John, Petrus, these big dudes, Thomas, the big 11. Einfach die großen Elfen. Plus James, the brother of Jesus, the big guys, the heavy duties. He went in to meet them. Echt die was zu sagen hatten, und er ist da reingegangen. The Peter who walked on the water. Der Petrus, der auf dem Wasser gegangen these ist. These disciples of Jesus Christ himself. Diese Jünger von Jesus, die großen. And look what he says. For fear that I might be running or had run in vain. Damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. I want to meet with you guys. Ich möchte euch treffen. Jesus appeared to me. Jesus ist mir erschienen. He commissioned me to the Gentiles. Er hat mir befohlen, zu den Heiden zu gehen. But I fear. Aber ich habe Angst. That I might be making a mistake somewhere. Dass ich vielleicht einen Fehler mache. So I want you guys to check me. Aber ich möchte, dass ihr mich korrigiert. I want you to listen to me. Ich möchte, dass ihr mir zuhört. I'm going to very carefully explain what I'm teaching to the Gentiles. Ich werde euch erklären, was ich den Heiden weitergebe. And you guys tell me if I'm wrong. Und ihr sagt mir bitte, ob ich falsch liege. This is voluntary accountability. Das ist freiwillige Rechenschaft und Nobody said he had to do this. Niemand hat ihm angeschafft, das zu But tun. This will protect me against the devil more than anything you can imagine. Aber das wird mich am allermeisten vor dem Teufel schützen. But it's so difficult. Aber es ist so schwierig. People don't want to do this. Menschen möchten das nicht tun. I've been doing this for years. Ich mache das seit Jahren. When we were in the old ministry, we had a missions director who was a good friend of mine. In meinem alten Dienst da war ein Chef. Some of you know him. den ich schon lange kenne. Dr. Lewis, some of you remember him. Ein Missionsleiter, großer Mann. He would come and visit us for a week or so. Er ist gekommen für eine Woche, um uns and zu besuchen. And I would just about beg him. Und ich habe echt gefleht. I say, please, you will not offend me. If you see something that we can do better, just tell me. Ich habe echt gefleht, wenn du irgendetwas siehst, was wir besser machen können, dann sag's okay, mir bitte. Okay, I'll tell you. Okay, ich sag's euch. I don't think you understood me. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. I am guaranteeing you that you're not going to offend me. Ich garantiere dir, dass mich das nicht beleidigen okay, wird. Okay, I'll do it. Okay, ja, mach ich. Next day. You haven't said anything yet. Our church is not perfect. Please, I'm asking you, please. Am nächsten Tag hat er immer noch nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, meine Gemeinde ist nicht perfekt. I'm giving you permission. Ich gebe dir die Erlaubnis. I trust you. Ich vertraue dir. Speak into my life. Sprich in mein Leben. Correct something, please. Korrigiere irgendwas. Last year or a year before, I think last year. Letztes Jahr oder voriges I chose four people from the church. Habe ich vier Menschen in der Gemeinde ausgesucht. That I very much trust. Denen ich sehr vertraue. And I trust a lot of people, but I trust these people a lot. Ich vertraue sehr vielen Menschen, aber denen vertraue ich sehr. And I asked these people if they would be a team for me. Und ich habe sie gefragt, ob sie ein Team für mich sein könnten. They would work together. Und dass sie gemeinsam arbeiten. And I said, I want to invite you to work as a team. Ich möchte euch einladen, als Team zu arbeiten. To critique my messages. Um meine Botschaften, meine Predigten zu kritisieren. You can talk together. Ihr könnt euch absprechen. And I want you to listen carefully when I preach. Und ich möchte, dass ihr ganz genau zuhört, wenn ich predige. I'm giving you the permission. Ich gebe euch die Erlaubnis. I'm inviting you. Ich lade euch ein. As a team to write me. Als ein Team mir zu schreiben. Tell me what I can do better. Oder zu sagen, was ich verbessern kann. And tell me what you think I might do that could be wrong. Und mir auch zu sagen, was es sein könnte, dass ich vielleicht falsch If mache. If you disagree or you think something's not clear, tell me. Wenn ihr Meinungsverschiedenheiten habt, dann sagt es mir. And they've been doing that. Und das machen sie. And they did it, and I got a phone call this afternoon about this morning's message. Und ich habe einen Anruf bekommen wegen der Predigt heute Morgen. And it was very helpful. Und das war sehr hilfreich. Just one little thing I'd like to can you add this? Nur eine Kleinigkeit, kannst du da noch das hinzufügen? For clarity. Einfach um es klarer zu machen. Thank you. Dankeschön. Now this will make the difference. Das wird den Unterschied machen. If we give people permission to speak into our lives. Wenn wir Menschen die Erlaubnis geben, in unser Leben zu sprechen. I'm telling you, the devil will not get permission from God. Dann wird der Teufel keine Erlaubnis von Gott as bekommen. Often as he does. So oft wie er es jetzt kriegt. To deal with us. Sich auf uns zu konzentrieren. Because he does it day and night. Weil er das Tag und Nacht tut. Dealing with people for 35 years now, I've been a Christian. Ich bin jetzt 35 Jahre Christ und habe mit Menschen zu tun. I find two things. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. I find people who always want to say something critical. Da gibt es Menschen, die sind von Natur aus kritisch und die möchten auch immer was They Kritisches always sagen. Want to tell you what you're doing wrong. Die möchten dir irgendwie immer sagen, was du falsch That's machst. Not what we're talking about. Aber darüber reden wir nicht. The culture of the church is a spirit of prophecy. Die Kultur der Gemeinde sollte eine Kultur der Prophetie sein. Ich spreche Ermutigung aus. Comfort and strength. Und Trost und Stärke. I'm not going around policing people. Aber ich gehe nicht herum und sage den Menschen, was sie falsch machen. But if you come to me, aber wenn du zu mir like kommst, someone came to me this morning, an older lady, wie zum Beispiel eine ältere Dame, die am Vormittag zu and mir she gekommen says, ist. Pastor Rob, I'm giving you permission. Und die hat gesagt, Pastor Rob, ich gebe dir die Erlaubnis, speak into my life. Sprich in mein Leben. If you see something wrong, wenn du etwas siehst, das falsch läuft, please, I give you permission, tell me. Bitte, ich gebe dir die Erlaubnis. I said, but that's too abstract. You have to be more specific. Und dann habe ich gesagt, das ist mir zu unkonkret. Was, I'm not was genau police, meinst du? I'm not gonna police your life. Bring something to me. Ich werde nicht dein Leben überwachen, also bring mir irgendwas. If you write a little book or something, schreib say, ein kleines Buch. I want your honest opinion. Ich möchte deine ehrliche Meinung. Or if you're going to do something specific, I want your honest opinion. Oder wenn du vor einer spezifischen Aufgabe stehst, ich if möchte deine ehrliche if you Meinung. If you tell me I'm moving to Liberia and you say give me your honest opinion. Wenn du sagst, ich ziehe nach Liberia, sag mir, was du denkst. Then I can give you my honest opinion. Dann kann ich dir meine ehrliche Meinung as auch sagen. Best I can. Das ist das Beste, was ich machen We're kann. We're not talking about policing people. Wir reden nicht darüber, Menschen zu überwachen. I'm talking about finding people that you trust. Ich rede davon, Menschen zu finden, denen du vertraust. Godly, that are godly, die göttlich sind and oder meek and humble, die mild und demütig that, sind. That are not out to hurt you, die nicht darauf aus sind, dich zu verletzen. That don't have displaced anger, die auch nicht von vornherein ärgerlich sind. Don't have issues of their own, die nicht problembehaftet sind because mit eigenen we, Dingen. We can commit self-sabotage. Weil wir auch uns selbst sabotieren können. You tell somebody something about yourself and they never forget it. Wenn du jemandem etwas über dich erzählst und die vergessen es irgendwie nie. And then they accidentally tell somebody else. Und dann sagen sie es vielleicht and you weiter. Think, what did I do? Und dann denkt man sich, was habe ich getan? Do? Was habe ich getan? They destroy your life. Und die zerstören dann dein Leben. I'm talking about that. Job. Hiob. Listen to this and I'll start to close. Job was tested by God. Hiob ist von Gott geprüft worden. Now listen to this. Job was not tested despite his goodness. Hiob ist nicht geprüft worden, weil gut war oder ohne Sünde war. Trotz seiner Sündlosigkeit. He was tested because. Er ist geprüft worden, weil because er ohne he was Sünde blameless. War. Because he was blameless. Weil er schuldlos war. And nobody knew this. Und keiner hat das gewusst. Because this was between God and Satan. Weil das zwischen Gott und Satan abgemacht hey, wurde. Satan, come here. Satan, komm where her. You been? Wo warst du? Been on the earth? Warst du schon wieder auf der Erde? Have you seen Job? Hast du Hiob gesehen? Guy loves me. Der liebt mich. He's blameless. Der ist schuldlos. He follows me. Der he folgt obeys mir me. Er ist gehorsam. Not like some people. Nicht wie andere Menschen. What do you think of him? Was denkst du von ihm? Satan walks over and says, "Oh, that's great." Satan sagt, yeah. Ja, das ist ganz toll. I've seen that guy. Ich kenne ihn. I don't think too much of him. Ich halte nicht sehr viel von especially ihm. Especially because you put a wall around him. Vor allem, weil du ihn eingezäunt hast. You don't let anything happen to him. Du lässt ja überhaupt nicht zu, dass ihm irgendwas passiert. You send blessings into the wall. Ich meine, du schickst da auch noch Segen rein. Sure, he's going to worship you. Na sicher betet der dich an. He worships you because of what you do. Der betet dich an wegen dem, was du alles tust für ihn. Not because of who you are. Nicht für das, was du bist. Oh, really? Ach, wirklich? You're so sure. Bist du dir sicher? I'm positive. Ja, ich bin mir sicher. Put him in my hand. Gib ihn mir in die Hand. I'll prove to you. Und dann beweise ich dir. His worship is phony. Seine Anbetung ist nicht authentisch. You think so? Glaubst du? I know so. Das weiß ich. You got him. Du hast ihn. You got him, but you can't touch his body. Aber du kannst seinen Körper nicht anfassen. All hell broke loose against Job. Und dann sind alle Flüche auf Hiob losgegangen. Everything, all his family, all his children died in a moment. Er hat alles verloren, alle seine Kinder sind gestorben in einem Moment. But Job remained blameless before God. Aber Hiob ist schuldlos vor Gott geblieben. And God rewarded him in the end. Und Gott hat ihm zum Schluss now watch this. Belohnt. He had three friends. Er hatte drei Freunde. And Job lived somewhere between Noah and Abraham. Und Hiob hat gelebt zwischen Noah und Abraham. Somewhere in the Old Testament, before Abraham, somewhere. Irgendwo vor Abraham im Alten Testament. And his three friends, und seine drei Freunde, who never had a Bible, die nie eine Bibel besessen haben, had so much knowledge about God, hatten so viel Wissen über Gott gesammelt, and they began to speak to him, haben angefangen, auf Hiob einzureden, and they began to speak things that were true, und sie haben Dinge zu ihm gesagt, die wahr waren, but not about him. Aber nicht über ihn. And God called them liars, und Gott hat sie Lügner genannt. All three, alle drei. Because they spoke the truth, weil sie die Wahrheit gesagt haben. But they had a false application toward Job. Aber sie haben das falsch angewendet auf Hiob. You wonder how much of that happens. Das passiert wahrscheinlich sehr häufig. How much presumption there is when people speak out something. Wie viele Vorannahmen da schon getroffen werden, bevor man etwas ausspricht. I was at a conference this year. Ich war dieses Jahr auf einer Konferenz. I was worshiping at this huge conference. Und habe Lobpreis gemacht auf dieser Konferenz. And the guy next to me. Und der Typ daneben mir gesessen ist. Says, I have a word from the Lord for you. Ich habe ein Wort für dich vom Herrn. I said, go ahead. Und ich sage, okay, welches? Tell me. Sag's mir. And he said it. Und dann hat er es mir gesagt. He said, it's for you and your wife. Das ist für dich und deine Frau. I said it to Mary. Dann habe ich es Mary gesagt. She said, that's so inaccurate. That's not us. Und dann hat sie gesagt, das passt eigentlich gar nicht zu uns. This is who you are. This is what you do. Ba, ba, ba, ba, ba, und er hat gesagt, das seid ihr. Das ist das, was ihr tut. It was all good stuff, but it wasn't us. Das war alles ganz gut, aber es war nicht für uns. So easy to be presumptuous. Und das ist so leicht, einfach Vorannahmen zu I'll haben. Close with this. Und ich schließe damit. Invite people. Lade Menschen you ein, can trust, die denen du vertraust, to speak into your life about what you're doing. In dein Leben hineinzusprechen über das, was du tust. I was here with the guys today for practice. Ich bin heute hier gestanden, um zu üben. And I said to Will, I said, you know what? I'm like really uncomfortable with you guys because you're so incredibly good. Und ich habe zu Will gesagt, ich fühle mich hier echt unwohl, weil ihr seid so gut. I mean, I don't even know where to play. Ich meine, ich weiß nicht mal, wo ich spielen soll. Just like in the way, ich meine, ich bin hier eigentlich im Weg. Just be honest with me when I'm in the way. Ich meine, ganz, seid ganz ehrlich mit mir. When I should sing, wenn ich im Weg stehe, sagt's mir. Awesome. Ihr seid echt toll. But please be honest. Seid einfach really ehrlich. Not sure. Maybe I shouldn't even play. I'll just hold the guitar and make believe. Ich meine, vielleicht sollte ich gar nicht spielen, sondern nur so tun, als ob. I'll just turn the guitar off and just strum, you know? Ich drehe sie einfach ab und tu so, als ob. Pull the plug out, you know? Okay, let's close. Amen. Would you do that? Würdet ihr das tun? Would you pray about who you can speak to? Würdet ihr darüber beten, wen, different people, wen ihr many, fragen könntet? Many different people for different areas of your life. Viele verschiedene Menschen für verschiedene Bereiche eures Lebens. You might even just go up to someone and say, hey, you know what, I just noticed, you know, you've been friends for a long time. And vielleicht gehst du auf jemanden zu und ihr seid schon lange befreundet. Between me and you, you know? Einfach so zwischen uns. Like I'm not married. Ich bin nicht verheiratet. Yet. Noch nicht. And you're married. Aber du bist verheiratet. But do you think I dress cool? I mean, would you marry me? Ich meine, ich kleide mich doch gut. Würdest du mich heiraten? Like you married my best friend. Ich meine, du hast meinen besten Freund geheiratet. I mean, come on, just between us. And ich meine, nur unter uns. Like, should I throw my tell me. Like, soll ich meine Schuhe wegwerfen? Ich meine, haircut or something? Just oder soll ich meine Haare schneiden? Please, just speak into me. Sag's mir. You know what? You could, your life could be transformed by somebody. Euer Leben könnte völlig verwandelt when werden. When I got engaged to Mary, you know what she did? Als ich mich verlobt habe mit Mary, wisst ihr, was sie getan hat? She came to the dormitory and she said, this gets thrown away, that gets thrown away, that gets thrown away, that gets thrown away. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, das werfen wir weg, she das werfen wir weg. She threw away my cowboy boots. Sie hat meine Cowboy-Stiefel entsorgt. I mean, they were like 30 centimeters long, you know? Sie waren ca. 37 Meter lang. You could go water skiing in these cowboy boots. Ich bin sogar Wasserski laufen gewesen. And she said, throw them away. Und sie hat gesagt, weg damit. And that green suit. Und mein grüner Anzug. A green suit that you could turn inside out. Einen grünen Anzug, den man umdrehen konnte. You could turn it inside out. It had two colors. Er hatte zwei Seiten. My mother bought it for me. Meine Mutter hat she mir den gekauft. She must have bought it at Walmart or something. I don't know. Sie hat ihn wahrscheinlich bei Walmart and im Supermarkt gekauft. And I had it hanging there, and she said, "Get rid of that." Und Mary hat gesagt, raus damit. I said, "My mother gave it to me." Und ich habe gesagt, den hat mir meine Mutter gekauft. And she just wurscht. Went through, and she just threw everything away she didn't like. Und sie hat einfach alles rausgehauen, was ihr nicht gefallen hat. I'm telling you to close. It has power. Das hat Macht. Before the devil gets permission, bevor sich der Teufel die Erlaubnis holt, go to someone that you trust. Dann geh zu jemandem, den du vertraust. Can I be honest? Can you just give me some feedback? Kann ich ehrlich zu dir sein? Kann ich Feedback haben? Do you think I'm like proud? Glaubst du, dass ich stolz bin? You're a close friend of mine. Just, do you think I'm proud? Glaubst du, dass ich stolz bin? Be honest, just, you're not gonna hurt me. Sei einfach ehrlich. I'm giving you permission before the devil gets permission, please. Ich gebe dir die Erlaubnis, bevor der Teufel noch die Erlaubnis before gibt. Before he goes to heaven and says I'm proud, tell me. Bevor er in den Himmel geht und sagt, ich bin stolz, sag's well, mir. Well, yeah, kind of, you know. Like, ja, irgendwie schon. Yeah, maybe I would say. Ja, yeah, ein bisschen. Could, mm-hmm. You could maybe humble yourself a little ja, bit more. Ja, du könntest ein bisschen demütiger hey, sein. Thanks so much. I mean, that danke. Right there is humility, right? Das ist Demut. So here's the principle, just to close. Also das ist das Prinzip. Give someone permission to speak honestly into your life. Gib jemandem die Erlaubnis, in dein Leben zu sprechen. Before the devil gets permission to God, bevor from God, to do it. Bevor der Teufel sich die Erlaubnis von Gott holt. You're gonna get it from one or the other. Von der einen oder anderen get Seite it from kriegst du's. Someone you trust. Und amen? Hol dir die Erlaubnis von jemandem, okay. Den du vertraust. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank Vater you im Himmel. Tonight. Danke. Thank you for your word. It's such a cool book. Thank you. Danke für dein Wort. Das ist so ein cooles so Buch. So many wonderful truths in there. Es sind so viele Wahrheiten drin. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. If you died tonight, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wohin würdest du gehen? Would you be with God? Würdest du mit Gott sein? Are you sure you'd be with God? Bist du dir ganz sicher, dass du mit Gott gehen würdest, sein würdest? I want to invite you to receive Jesus into your life. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus in dein Leben einlädst, empfängst. A short, simple prayer from the heart. Ein ganz einfaches Gebet vom Herzen. But you gotta speak it. Aber du musst es aussprechen. Okay. Can you pray with me? Kannst du mit mir beten? Something like this. Irgendwie so. God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. When I die, I want to be with you. Wenn ich sterbe, möchte ich bei dir sein. I want to be forgiven. Ich möchte, dass mir vergeben wird. All the wrong things I've done. Ich möchte, dass mir alle meine falschen Taten vergeben werden. Please forgive me. Also bitte vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Can you say that? Kannst du das sagen? God in heaven. Vater im Himmel, Gott im Himmel. Please forgive me. Bitte vergib mir. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Amen. So in Psalm 25:9 it says that the humble he will guide and the meek he will teach. Im Psalm 25:9 heißt es the humble he will guide. Die Demütigen wird er leiten. And the meek he will teach. Und die Sanftmütigen wird er lehren. And Lord, we want to be teachable. Und wir möchten belehrt werden können. We want to be humble. Wir möchten demütig sein. We want to open ourselves up to the right people. Wir möchten uns den richtigen Menschen öffnen. So that we can benefit, that we can improve. Damit wir uns verbessern können. Right now, let's just ask the Holy Spirit to show us someone that person who could speak into our lives. Lass uns beten und den Heiligen Geist fragen, wer diese Person sein könnte, die in unser Leben sprechen kann. And it might be for different areas of your life. Und es könnten verschiedene sein für verschiedene Lebensbereiche. Let's just take a moment. Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen dafür. Father, we want to be proactive this year. Vater, wir möchten dieses Jahr präventiv sein. We want to become the people you have intended for us. Wir möchten die Menschen werden, für die du uns vorgesehen hast. And for this we need help. Und dafür brauchen wir Hilfe. And Lord, break down our pride. Brich unseren Stolz. So that we don't have to suffer and we don't have to learn by our mistakes. So dass wir nicht leiden müssen und durch unsere Fehler lernen. But we can learn from the mistakes of others. Sondern dass wir durch die Fehler von anderen lernen können. That is wisdom. Das ist Weisheit. And so I pray for those spiritual connections within the body. Und ich bete für geistige Verbindungen im Körper, also im Leib Christi. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.